Kaltschnäuzig von Horst Bieber. Regie Angeli Backhausen. Ich werd verrückt. Du hier? Tach. Was ist denn los? Hat sie dich rausgeschmissen? Nein. Nein? Und weshalb hockst du hier auf der Treppe? Weil ich auf dich warte. Seit einer Stunde schon. Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Und das am Heiligen Sonntag. Na, meinetwegen. Komm rein. Na wunderbar, ich dachte schon, du hättest meine Telefonnummer völlig vergessen. Wie kommst du denn darauf? Wie ich darauf komme? Na hör mal, ich war ja wohl ziemlich abgemeldet, oder nicht? Nein, so war das doch nicht. Und ob das so war? Ich dachte, ich höre nicht recht. Hat sie dir einen Korb gegeben? Ist der unwiderstehliche Thomas an dem Nein einer Frau gescheitert? Okay, sie hat mir die Tür vor der Nase zugeknallt. Das freut mich. Für mich. Und du hast dir das gefallen. Was soll das? Wollen wir uns streiten? Nein. Tut mir leid, Tom. Aber ehrlich, ich kann dir gar nicht sagen, was ich für eine Mordswut auf die habe. Die hat sich ja wohl erledigt, hm? Musst du mir direkt in die Augen blitzen. Morgen, Kollegen. Ah. Hallo, Caro. Hallo. Guten Tag. Morgen. Was ist denn hier los, Egon? Na, das siehst du doch. Ein wundervolles Chaos. Hier hat einer etwas sehr gründlich gesucht. Haben Sie eine Ahnung, ob was fehlt? Sie sind goldig. Woher denn? Aber Geld und Wertsachen. Sind noch da. Auch Schecks und Scheckkarte. Aber guck dir das mal an. Da, den Flecken an der Wand. Das ist doch... Ja, Blut. Eine ganze Menge sogar. Und diese dunklen Fäden? Haare! Lange, glatte Frauenhaare und einige mit der Wurzel ausgerissen. Sieht so aus, als sei die Frau mit dem Kopf gegen die Wand geknallt. Oder geknallt worden. Hüpf dich mal, verehrte Oberkommissarin, im Teppichboden. Auch Blut. Für meinen Geschmack ein bisschen viel für eine Platzwunde. Was sind das für helle Fäden? Könnten Leinen sein von einer Bluse. Ah, du meinst... Ich verspreche euch gar nichts. Aber das sieht mir im Moment nach einem Kampf aus. Eine Frau hat sich gegen eine andere Person gewehrt, ist dabei so heftig gegen die Wand geprallt, dass sie eine schwere Platzwunde erlitten hat. Ich denke, sie ist gestürzt, mit dem Kopf an der Wand heruntergeglitten, wobei ihr Haare ausgerissen wurden. Ja, ja, und aus dieser Wunde stammt das Blut im Teppichboden. Und die Frauenhaare. So lang, glatt, aschblond. Kommt doch mal mit. Zum Glück ist das Bett nicht gemacht. Lieber Egon, es kann ja nicht jeder so ordentlich sein wie du. Oh, danke für die Blumen. Darf ich deine Aufmerksamkeit auf das Bettlaken lenken? Du darfst. Ja, siehst du die Flecken? Na klar, Sperma. Und Schamhaare. Bring mir einen Mann und ich sage dir, ob er hier einen Beischlaf vollzogen hat. Beischlaf vollzogen? Das Bad ist genauso interessant. Am meisten hat mich hier die Drahtbürste unter dem Spiegel gefreut. Ja, bestimmt, weil sich in ihr lange, glatte, aschblonde Haare verfangen haben. Sie sagen es, ja. Außerdem gibt es eine Menge Fingerabdrücke, die wir noch sortieren müssen. Dabei würden wir dich doch nur stören. Wo ist diese Putzfrau? Bei der Nachbarin. Lehmann heißt sie. Danke, Egon. Wir sehen uns später. Ja. Wiedersehen. Ja, wiedersehen. Sie putzen also am Montag und am Donnerstag bei Frau Winter? Ja, seit 6 Monaten. Wenn Sie kommen, ist Frau Winter schon zur Arbeit gegangen? Ja, deshalb habe ich Schlüssel. Sie legt das Geld und einen Zettel, was ich machen soll, auf den Küchentisch. Und das letzte Mal waren Sie am Donnerstag da? Ja. Hat Frau Winter auf diesen Zettel vermerkt, dass sie Besuch bekommt? Nein, ich bin ja nicht blind. Und dass da ab und zu ein Mann bei ihr übernachtet, also das habe ich schon mitgekriegt. Kennen Sie diesen Mann? Nein, ich habe ihn nie gesehen. Frau Lehmann, kennen Sie diesen Mann? Kennen, also ich habe ihn ein paar Mal gesehen, im Treppenhaus getroffen. Seinen Namen wissen Sie nicht? Er hat sich mal vorgestellt, aber ehrlich gesagt, ich habe den Namen gleich wieder vergessen. Können Sie ihn beschreiben? Ja, wie? Also Mitte 40 würde ich denken. Groß und kräftig. Braune Haare, so viele kleine Locken. Seit wann verkehrt er bei Ihrer Nachbarin? Ich schätze seit 6 Wochen etwa. Stimmt! Vor 6 Wochen ist mir die zweite Zahnbürste im Bad aufgefallen. Ein festes Verhältnis. Ich meine, kommt er regelmäßig? Nein. Nein, ich würde denken nur am Wochenende. Ah, Moment mal, mir fällt noch was ein. Auf seinem Auto steht was auf den Türen. Haus- und Immobiliendienst oder so ähnlich. Also eine Art Wachdienst. Das könnte sein. Sie haben Ihre Nachbarin nie nach dem Besucher gefragt? Nein, so gut, also so eng ist unser Verhältnis nicht. Karin Winter ist, wie soll ich sagen, nicht unfreundlich, aber verschlossen, ja, doch sehr zurückhaltend. Die ist vor 8 Monaten da drüben eingezogen und in der Zeit hat sie mich nur einmal eingeladen. Frau Lehmann, wann haben Sie Karin Winter zum letzten Mal gesehen? Am Freitagmorgen, als sie zur Arbeit fuhr. Und am Wochenende? Nichts von ihr gehört? Mein Mann und ich, wir waren verreist. Wir sind erst spät am Sonntag zurückgekommen. Hat sie denn mal Verwandte erwähnt? Bekannte, Freunde, also Leute, die uns mehr über sie erzählen können? Verwandte hat sie nicht. Wie meinen Sie das? Als er mich eingestellt hat, da hat sie so nebenbei erzählt, dass sie lange in Amerika gelebt hat und gar keine Verwandten mehr in Deutschland hat. Ja, ja, das hat sie mir auch erzählt. Ihr Vater ist schon sehr früh gestorben und als ihre Mutter tödlich verunglückt ist, muss sie so 17, 18 gewesen sein. Ihre Patentante hat sie nach Amerika geholt. Aha. Gearbeitet hat sie in einem Moment, wie hieß der Laden, in einem botanischen Labor Göben und Schlich. Meine Kollegen haben Gehaltsabrechnungen von dieser Firma gefunden. Ja, ja, in der Meltener Straße. Nein, ich weiß nicht viel über Karin Winter. Eigentlich nur das, was hier in der Personalakte steht. Aber bitte setzen Sie sich doch. Danke. Sie ist bei Ihnen als Laborantin angestellt? Ja, als technische Assistentin. Wofür sie eigentlich, um ehrlich zu sein, überqualifiziert ist. Was heißt das, Herr Dr. Göben? Sie hat in den Staaten Biologie studiert und mit einem Thema aus der Botanik promoviert. Nach der Ausbildung könnte sie einen ganz anderen Job machen, aber den hatte ich nicht für sie. Finden Sie das nicht seltsam? Nein, Frau Hein, heutzutage nicht mehr. Die Stellen für Botaniker sind dünn gesät, überall. Natürlich habe ich sie gefragt, ob sie wirklich mit ihrer Qualifikation als Labormaus arbeiten wolle. Aber sie hat mir dasselbe geantwortet. Einen anderen Job findet sie nicht so schnell, sie brauchte Geld und besser diese Stelle als gar keine. Hätte sie in Amerika bessere Aussichten gehabt? Das weiß ich nicht. Ich glaube, es war bei ihr eine Art Heimweh. So hat sie es wenigstens dargestellt. Herr Dr. Göben, in der Personalabteilung hat man uns gesagt, dass sie in den 9 Monaten, die sie bei Ihnen beschäftigt ist, noch nie einen Tag gefehlt hat. Keine Krankheit, Urlaub hatte sie auch nicht eingereicht, eine Dienstreise macht sie nicht, wie Sie uns sagten. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum sie heute unentschuldigt fehlt? Nein. Frau Winter ist sehr zuverlässig. Selbst wenn ihr heute alle Zähne gezogen werden müssten, hätte sie die Arzthelferin dazu gebracht, ihr anzurufen. Ich verstehe es auch nicht. Und? Vermuten Sie etwas? Natürlich. Wenn die Kripo beim Arbeitgeber erscheint, liegt ein bestimmter Verdacht nahe, nicht wahr? Stimmt, aber wir wissen auch noch nichts Genaues. Es sieht so aus, mit aller Vorsicht, dass in Karin Winters Wohnung am Wochenende ein Kampf stattgefunden hat, bei dem sie verletzt worden ist. Verletzt? Dann ist sie vielleicht in ein Krankenhaus. Nein, das haben wir schon alles überprüft. Und die berühmte, noch nicht identifizierte weibliche Person mit totaler Amnesie ist auch nicht eingeliefert worden. Ich verstehe. Ja, dann drücke ich Ihnen und mir die Daumen, dass Frau Winter bald gefunden wird. Unverletzt. Wir schätzen Sie nämlich sehr. Nein, sie hat nie viel erzählt. Zuerst habe ich gedacht, mein Gott, die hält sich für was Besseres, weil sie einen Doktor hat und jetzt so Handlangerdienste machen muss. Aber da habe ich mich geirrt. Deswegen ist die nicht so still. Naja, sie redet halt nicht gerne. Auch mit den Chefs nicht. Aber ihre Arbeit macht sie gut. Und wenn eine von uns mal Hilfe braucht, müssen wir sie nicht lange bitten. Also eine schweigsame, zurückhaltende, aber hilfsbereite Kollegin? Ja, genau so. Sie trinkt nicht, sie raucht nicht. Vor Feiern drückt sie sich, wo sie nur kann. Das Wort Flirt kennt die gar nicht. Gott, wie langweilig. Und wenn wir mal über dieses oder jenes quatschen, ja, dann hält sie meist den Mund. Haben Sie eine Ahnung, warum sie heute nicht zum Dienst gekommen ist? Nee, keinen Schimmer. Sind Sie mal in der Winterschen Wohnung gewesen? Nee, nie. Frau Leber, die Nachbarn haben uns von einem Mann erzählt, mit dem Karin Winter offenbar, also, naja, mit dem sie sich angefreundet hat. Wissen Sie was darüber? Was heißt schon wissen? Einmal, das muss so vor 3 Wochen gewesen sein, da hat hier einer für Sie angerufen. Ich habe zufällig gehört, was sie gesagt hat. Andi, du sollst mich doch hier nicht anrufen. Ja, und sie war einigermaßen wütend. Für ihre Verhältnisse, meine ich. Sie haben sie doch bestimmt nach diesem Andi gefragt. Klar hab ich. Sie wollte nicht mit der Sprache heraus. Andreas wäre kein fester Freund. Nur so eine Art Bekanntschaft. Ja, wir haben sie auf die Schippe genommen. Warum sie uns den schönen Andi nicht mal vorführen wollte, hat sie ziemlich in den falschen Hals gekriegt. Einen Familiennamen hat sie nicht genannt? Nein, außer dem Vornamen. Moment mal, das stimmt nicht. Wie hat sie sich... Ach, ich bekomm's nicht mehr auf die Reihe, aber sinngemäß hat sie gemeint, Andi wäre auch neu hier und müsste mit seiner Firma noch mächtig strampeln. Na, deshalb hätte er gar nicht so viel Zeit für das, was wir offenbar vermuteten. Das ist nicht viel. Ja, tut mir leid. Aber wie ich schon sagte, ihr Herz hat sie nicht auf der Zunge getragen. Also, wie war das? Eine ziemlich neue Firma, die irgendwas mit Hausbetreuung, Immobilien oder Wachdienst zu tun hat. Ja, der Firmenbesitzer heißt mit Vornamen Andreas. Das ist sehr dünn, Frau Kommissarin. Sein Geschäft besteht noch nicht lange. Ich bin überzeugt, dass er Druck gemacht hat, um möglichst schnell ins Telefonbuch aufgenommen zu werden. Moment. Mit Sicherheit legt er größten Wert aufs Branchenverzeichnis. Das vergleiche ich gerade. Also hier habe ich was für Sie. Oh. Krog. Karl, Richard... Zweimal Otto, Gustav. Vorname Andreas. Frankfurter Straße 38. Nee, also tut mir sehr leid. Ich kann jetzt hier nicht weg, solange Anja, ich meine meine Mitarbeiterin, beim Essen ist. Oh, das kriegen wir schon hin. Herr Krog, kennen Sie eine Karin Winter? Karin? Ja. Na klar. Wir reden über eine Karin Winter, die im Schlehenweg 55 wohnt. Ja, ja, draußen in Burgheim. Wann haben Sie Karin das letzte Mal gesehen oder gesprochen? Vorgestern, also am Sonntag. Können Sie uns sagen... Zentrale. Zentrale. Ich habe mir Foxtrot 11 angesehen. Alles in Ordnung. Kein Hinweis auf Klapperschlangen. Gut, dann fahren wir zu Lima 6. Die Leute sollen sich beeilen. Ich ende. Klapperschlangen? Ja, unsere Funkverbindungen können abgehört werden. Deshalb benutzen wir Codes. Klapperschlange ist ein Einbruch. Und Foxtrot 11? Ist eine Villa, die zurzeit leer steht. Die Eigentümer sind auf Weltreise. Ja, das muss niemand über Funk hören. Genau, wir wechseln jeden Tag um Mitternacht den Code. Bis wir uns endlich mal andere Funkgeräte leisten können. Herr Krog, um auf Karin Winter zurückzukommen. Ja? Ja, also am Sonntag habe ich sie zum letzten Mal gesprochen. Und wo? In ihrer Wohnung. Warum fragen Sie? Im Schlehenweg 55. Sicher, ja. Was ist denn eigentlich los? Karin Winter ist verschwunden, das heißt, im Moment sieht es wenigstens so aus. Wieso verschwunden? Also das verstehe ich nicht. Sie ist am Montag nicht zur Arbeit gekommen. Sie wissen, wo sie arbeitet. Klar, in so einem botanischen Zirkus in der Meltner Straße. Aber sie kann doch... Herr Zentrale. Hier, Zentrale. Ich bin bei Charlie 5. Das sieht verflixt nach einem Schwalbennest aus. Scheiße. Könnt mal jemanden vorbeischicken, alleine möchte ich da nicht rein. Eins ist unterwegs zu Lima 6, um diesen Gärtnern Beine zu machen. Der guckt anschließend bei dir vorbei. Okay, Ende. Ende 3. Zentrale an 1 kommen. Zum Zentrale. 3 fürchtet ein Schwalbennest. Wenn du mit den Gärtnern fertig bist, fährst du gleich zu Charlie 5. In Ordnung, Ende. Was um Himmels Willen ist ein Schwalbennest? Ja, wohnungslose Stadtstreicher Penner, die sich in einem leerstehenden Haus einnisten. Hinterher können sie die Bude dann renovieren. Sie wollten etwas über Karins Verschwinden sagen. Richtig, ja. Na, ich denke, sie wird sich ein paar Tage freigenommen haben, weil sie Besuch bekommen hat. Hier an Zentrale. Hier, Zentrale. Ich stehe auf der Kölner Straße vor der Nummer 86. Vor Nummer 80 parkt ein Lieferwagen ohne Beschriftung, ohne alles. Drei Leute schleppen Teppiche aus dem Haus. Eine Teppichreinigung? Drei Leuten auf einem Wagen. Verstanden. Bleib auf deinem Posten. Ende. Verstanden. Ende. Entschuldigung, aber das muss ich mal eben Ihren Kollegen melden.